Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge fern. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trage ich den kleinen Prinz im Sinn, ein König, oh, eine Königin. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herrn. Gleich und gleich gesellt sich Mann gegen Mann. Ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ich bin die Ecke aller Räume. Ich bin der Schatten aller Bäume. In meiner Kette fehlt kein Glied. Wenn die Lust von hinten zieht. Mein Geschlecht schimpft mich Verräter, ich bin der Albtraum aller Väter. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Mann gegen Mann, doch fehlt mein Herz an manchen Tagen. Mann gegen Mann, kalte Zungen, die das schlagen. Die Sonne ins Gesicht.